Kundgabe 1139. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.10.1939. Wegbereiter. Hinweis auf Geschehen. Aufgeklärte. Ihr, meine Getreuen, sollet mir auf Erden Wegbereiter sein und mich und meine Macht verkünden allen, die euren Weg kreuzen. Und ihr sollt ihnen kundtun, was unmittelbar bevorsteht. Ihr sollt sie hinweisen auf das kommende Geschehen, auf das sie erkennen die Glaubhaftigkeit des Wortes, das ihnen durch euch vermittelt wird. Und ihr werdet Anhänger meiner Lehre finden und also mich und mein Wort allen zugänglich machen und mir dienen und meinen Willen den Menschen auf Erden vermitteln. Und so mein Wort das Ohr jener berühren wird, die an mich glauben, werden sie hoffnungsfroh der kommenden Zeit entgegensehen. Sie werden nicht ängstlich und verzagt sein, sondern im Vertrauen auf mich und meine Hilfe das Geschehen erwarten. Und ihnen wird das Entsetzliche nicht im ganzen Umfang zum Bewusstsein kommen, denn es sollen nicht vom Leid getroffen werden, die mir gläubig anhangen. Und es wird meine kleine Gemeinde verschont bleiben und in meiner Gnade stehen. Und darum solltet ihr noch eifrig wirken und diese Gemeinde zu vergrößern suchen. Denn es ist der Tag nicht mehr fern und die Not unsagbar groß. Ein jeder Tag führt euch dem Zeitpunkt des Geschehens näher. Und daher soll auch ein jeder Tag genützet werden. Und nimmer sollt ihr lau oder träge werden. Denn nur so ist die Errettung irrender Seelen möglich. Die mich lieben, erkennen mich und bedürfen der Sorge nicht so sehr als die Abtrünnigen und besonders die Aufgeklärten, die im Weltwissen stehen und also in vollster Weisheit sich wähnen und daher keine Belehrungen zu benötigen glauben. So diesen gegenüber Erwähnung getan wird von dem Kommenden, so wird sich zwar ihr Wille sträuben, dies als Wahrheit hinzunehmen. Doch so das Geschehen eingetreten ist, werden sie der Worte gedenken und Fühlung suchen mit dem Geistigen. Und dies ist erst von rechtem Wert. Und so müsset ihr jede Stunde nützen und mir rüstige Arbeiter sein in meinem Weinberg. Denn es ist noch ein großes Feld zu bebauen. Es ist noch so unsagbar große Arbeit zu leisten und meiner wahren Gläubigen sind nur wenige, die in meinem Willen wirken. Unsagbar Schweres wird die Welt durchzumachen haben, so sie sich nicht umkehrt und mein Wort annimmt. Es erbarmet mich die Menschheit. Ich möchte ihr Liebe geben, doch sie achtet dieser nicht und fordert meinen Zorn heraus. Und grenzenloses Elend ist die Folge ihrer Abwehr und ihres Lebens ohne Glauben. Und dieser Not könnet ihr noch Einhalt tun, so ihr mich reden lasset durch euren Mund, so ihr mir euren Willen gebt und also ich wirken kann durch euch. Jedes Leid, das ihr willig traget für mich, wird euch gesegnet sein. Und jeder Funken Liebe, den ihr in euch entzündet, zieht mich zu euch. Also müsset ihr leiden und lieben, und ihr werdet Menschen erlösen durch solches Leid, das in Liebe von euch getragen wird. Und in der kommenden Zeit werdet ihr viel Leid sehen und tröstend euren Mitmenschen beistehen müssen. Doch so ihr die Liebe euch zur Richtschnur machet, wird dieses Leid veredelnden Einfluss ausüben auf die Menschen. Und sie werden meiner und meines Wortes gedenken in letzter Stunde. Und ich werde sie hinlenken zu den Orten, da mein Wort verkündet wird. Und es wird angenommen werden von den Herzen derer und so manchen erretten vor dem Abgrund, dem sie in ihrer Glaubenslosigkeit zusteuerten. Und daher seid emsig tätig und trachtet danach, mein Wort zuzuführen allen, die meine Liebe euch zuführen wird. Amen.